can't we forget about it, bitch? I can't do nothing about it, bitch. I can't forget about you and all the color of that, that. Can't we forget about it, bitch? I can't do nothing about it, bitch. I can't forget about you. Warum können wir nicht tun, als wär nix gewesen? Als wär ich egoistisch, du nur eine Bitch gewesen. Als wär alles, was mit uns war, nur ein Witz gewesen. Als wär ich nicht kurz davor, mir einen Strick zu nehmen. Und ich kann nicht sagen, dass es mir egal geworden ist, wo mein Herz wie ein Stein hart geworden ist, wo meine Hoffnung erst eben grad gestorben ist. Weiß ich wieder, welcher Tag morgen ist. Ja, Baby, warum weißt du nicht, was gut für dich ist? Und mittlerweile Whisky wie Blut für mich ist. Und kann nur beschreiben kann, was du für mich bist. Alles, was du willst, ich tu es für dich. Wie viele Stunden hatte ich nur dich in meinem Kopf? Und das nicht nur wegen dem ganzen Gift in meinem Kopf. Ich frag mich, wie oft passiert dieser sicke Scheiß noch, dass ich fast am Heulen wegen einer Bitch daheim hock. Can't we forget about it, bitch? I can't do nothing about it, yeah. I can't forget about you, and I'm just because I doubt it. Can't we forget about it, bitch? I can't do nothing about it, yeah. I can't forget about you, and I'm just because I doubt it. Was soll ich sagen? Ich weiß, dass der ganze Scheiß nicht leicht ist. Zwei Leben zu führen, so also beins nicht reicht. Ich mach die Augen zu und denk an die Zeit. Vielleicht ist das nur eine Probe und es ist bald vorbei. Doch es reicht nicht zu wissen, dass es hart ist. Es kommt mir vor, als ob ich mein halbes Leben in der Bahn sitzt. Und wie fühlst du dich, wenn du komplett am Arsch bist? Und ich weiß, ob sie weiter jede Woche auf dich wartet. Und das ist ehrlich, Mann, ich will nicht rumlabern. Komm, gib mir die Flasche, werden wir Leinfels von uns haben. Doch ich kenn mich, Mann, ich kann nicht bis zum Punkt warten, an dem ich wieder alleine bin, weil ich zu dumm war. Das ist für meine Leute, haltet den Kopf oben. Manchmal hat die Welt immer nur Hass für dich und keine Freude. So steht die Scheiße heute, es ist verrückt eben. Doch auch wenn ich könnte, würde ich die Zeit nicht zurückdrehen. Can't we forget about it, bitch? I can't do nothing about it, yeah. I can't forget about you, and all just because I doubt it. Can't we forget about it, bitch? I can't do nothing about it, yeah. I can't forget about you, and all just because I doubt it. Ich habe viele Fehler gemacht, aber wer von euch nicht, Homie, jeder macht das. Ich glaub, dass ich bald schon keine Leber mehr hab, oder ich lande früher oder später im Knast. Egal, komm, gib mir den Wein und ein paar Bier. Ich war am Aufnehmen und Aufnehmen, wo wart ihr? Frag nach meiner Zukunft und ich sag dir, entweder diese Party oder Hartz IV. Glaub mir, diese Gesellschaft liebt dich nicht, wenn du kein Weg gibst und gesellschaftskritisch bist. Egal, Mutterficker, das ist my generation. Und diesen Sound hier kann wirklich kein Penner haten. Wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte und viel von dem Scheiß zurücknehmen könnte. Wenn ihr so seid wie wir, könnt ihr die Lieder verstehen. Baby, wieso können wir nicht tun, als wär nie was geschehen? Can't we forget about it, bitch? I can't do nothing about it, yeah. I can't forget about you, and all just because I doubt, doubt. Can't we forget about it, bitch? I can't do nothing about it, yeah. I can't forget about you, and all just because I doubt, doubt. Can't we forget about it, bitch? I can't do nothing about it, yeah. I can't.